Das, womit sich Wolfgang Donsbach unter anderem beschäftigt hat, war ja wie gesagt die Frage, wie Journalisten arbeiten, wie Medien funktionieren. Und um das herauszufinden, ist es oft auch hilfreich, sich einzelne Medien herauszunehmen und zu schauen, was diese Medien überhaupt vermelden, was deren Themen sind, wie ihre Sendungen aufgebaut sind. Genau diese Aufgabe hat sich ein Team um den Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe von der Freien Universität Berlin gestellt, im Auftrag der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung. Und dabei herausgekommen ist eine Studie mit dem Titel »Information oder Unterhaltung? Eine Programmanalyse von WDR und MDR«, die in dieser Woche einige Diskussionen ausgelöst hat. Auch weil im Vorwort vom Geschäftsführer der Otto-Brenner-Stiftung dieser Satz steht, Zitat: Die vorliegende Studie lässt Zweifel daran aufkommen, ob der WDR und insbesondere der MDR ihrem Programmauftrag in vollem Umfang gerecht werden. Der Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe würde aber selbst eher nicht zu solch einem Fazit kommen, sagt er. Also in der Studie selbst ist auch eine Zusammenfassung von mir und da kommt das so nicht vor. Meine Perspektive bei der Analyse solcher Fernsehprogramme ist eher analytisch, nicht medienkritisch. Ich finde es aber in Ordnung, dass die OBS als nicht Auftraggeber, aber Mitfinanzier dieser Studie das so zuspitzt im Vorwort. Was sie auch noch zuspitzt, was sie auch noch sagt, ist die zunehmende Boulevardisierung in diesem Programm. Auch das ist nicht unbedingt, was Sie sagen würden. Ja, das mit dem zunehmend ist immer ein bisschen schwierig, weil wir mit diesem Instrument uns die beiden Programme das erste Mal angeschaut haben. Aber wir stellen schon fest, dass wenn man sich mehrere dritte Programme nacheinander anguckt, dass in allen dritten Programmen ein stärkerer Trend zur Boulevarden, Human-Touch-Berichterstattung festzustellen ist. Also stellen Sie als unabhängiger Wissenschaftler schon fest, dass es da zum Beispiel einen Hang zur Unterhaltung und weniger zur politischen Information gibt? Ja, also nehmen wir zum Beispiel mal diese von mir als Human-Touch bezeichnete Boulevard-Berichterstattung. Dann stellen wir fest, dass in den dritten Programmen, das ist ja nicht unsere erste Analyse der dritten in Deutschland, diese Human-Touch-Berichterstattung bei etwa 20% der Sendezeit liegt. Das ist zum Beispiel bei den Schwester- oder Mütterprogrammen ARD und ZDF etwa die Hälfte. Also das ist in den dritten schon vergleichsweise auffällig, dass da mehr von dieser Berichterstattung stattfindet als zum Beispiel in den bundesweiten öffentlich-rechtlichen Programmen. Aber was ist denn Human Touch eigentlich genau? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das war ja auch Gegenstand der Diskussion. Wir haben dafür ein Modell entwickelt, das wir Unterhaltungspublizistik nennen. Also das sind Sachen, mit denen sich Journalisten beschäftigen, die aber aus der Perspektive des Programmauftrags, des Rundfunksrechts von nicht so entscheidender Relevanz sind wie zum Beispiel politische Fragen. Also wir fassen darunter die Berichterstattung über Prominenz, über Stars und Sternchen, über Menschen in besonders tragischen oder komischen Situationen, über besonders emotionale Geschichten. Also das, was so aus der betroffenen Perspektive in vielen Magazinsendungen stattfindet zum Beispiel. Dann nehme ich doch mal ein konkretes Beispiel raus, die WDR-Reportagesendung Menschenhautnah. Da geht es zum Beispiel um so Themen wie früh verwitwet, schnell verliebt, warum ein Kommissar zwei Kinder adoptiert oder anonym gezeugt, Suche nach dem fremden Vater. Ist das jetzt Human Touch oder ist das nicht auch Teil irgendwie einer gesellschaftspolitischen Diskussion? Absolut. Deswegen machen wir auch keine Themenanalyse, sondern eine Thematisierungsanalyse. Das ist ein Unterschied. Also wir gucken uns an, wie ein bestimmtes Thema aufgemacht ist. Wenn in dem Themenbeitrag die politische, die strukturelle, die gesellschaftlich relevante Perspektive im Vordergrund steht, das heißt, der Zuschauer bekommt einen Zusammenhang vermittelt, wird in die politische Diskussion eingeführt, dann bezeichnen wir das als politisch relevante Berichterstattung. Wenn es in dem Beitrag um ein persönliches, privates Einzelschicksal einer Person geht und dieser größere gesellschaftlich-politische Zusammenhang nicht hergestellt wird, dann bezeichnen wir es als Boulevardberichterstattung. Das führt bei uns dazu, dass bestimmte Themen in allen möglichen Themenkategorien vorkommen können. Ich bringe an der Stelle immer das Beispiel von Angelina Jolie. Die kann als politische Akteurin stattfinden, wenn sie sich für die Welthungerhilfe stark macht. Sie kann als Gegenstand von Gesundheitsratgeberberichterstattung stattfinden, wenn es um ihre Art der Krebsvorsorge geht. Und sie kann als Boulevardthema stattfinden, wenn es um ihre Ehe und ihre zahlreichen Kinder geht. Sie haben sich ja neben dem allgemeinen Programm von MDR und WDR und auch neben den Nachrichtensendungen besonders die Regionalsendungen vorgenommen, da eben die Lokalzeit aus Köln, die Aktuelle Stunde vom WDR und MDR Aktuell und MDR Sachsen-Anhalt vom Mitteldeutschen Rundfunk. Was ist da Ihr wichtigstes Ergebnis? Was haben Sie da herausgefunden? Wir haben festgestellt, dass das sehr schwierig ist, diese beiden Programme zu vergleichen, weil der WDR strukturell einen ganz anderen Programmhintergrund hat als der MDR. Der WDR ist eine Einländeranstalt, die sehr viel Gebühren einnimmt, weil im Sendegebiet eben sehr viele Leute wohnen und damit ein Bundesland versorgen muss. Das kann dazu führen, und es führt dazu beim WDR, dass die Regionalberichterstattung sehr intensiv ist, sehr umfangreich und bis auf die lokale Ebene runterreicht, weil da eben sogenannte Landesstudios existieren, die eigentlich lokale Rundfunkstationen sind, die ihren Anteil zum WDR-Programm liefern. Ganz anders beim MDR. Der muss drei Bundesländer versorgen und hat also nicht die Möglichkeit, mit ja vergleichsweise geringeren Ressourcen so weit runter auf die lokale Ebene zu gehen. Und das merkt man dem Programm an. Also der WDR ist stärker lokal bzw. regional orientiert, hat auch einen höheren Politikanteil bei diesen regionalen Themen. Der MDR ist nicht so stark runter auf der regionalen Ebene verankert. Und wenn er Regionalprogramm macht, macht er vergleichsweise auch einen etwas geringeren Anteil von politischen Themen auf dieser Ebene. Jetzt haben Sie sich die Regionalsendung ja insgesamt 4 Wochen angeschaut. Der Großteil Ihrer Studie, der basiert auf einer Programmwoche im Herbst 2014. Was ist denn die nächste natürliche Kalenderwoche, die Sie sich vornehmen nach WDR, MDR und schon vor 2 Jahren SWR und NDR? Wir planen im nächsten Frühjahr die nächsten dritten Programme unter die Lupe zu nehmen. Und die Kandidaten liegen ja auf der Hand. Also bis jetzt haben wir noch nicht untersucht, den Hessischen Rundfunk, den Bayerischen Rundfunk und den RBB. Das sagt der Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe von der Freien Universität Berlin über seine Studie zum Fernsehprogramm von WDR und MDR. Und diese Studie ist also wesentlich vielschichtiger und uneindeutiger, als es mancher Kommentar zur Studie diese Woche vermuten ließ.